Von meinem Mann hatte ich ja seit der Landung in der Normandie nichts gehört. Und dann am 16. November, den Tag vergesse ich nie, bekam ich eine vorgedruckte Karte vom Roten Kreuz, unterschrieben von meinem Mann. Er war in einem amerikanischen Lager in Gefangenschaft und Gott sei Dank gesund. Das war für mich irgendwie die Erlösung. So schlimm das auch noch kam für uns in der Stadt.